downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 21, präsentiert von Basket, Deutschlands größtem Basketball-Magazin. Mehr Infos findet ihr unter www.facebook.com/basketmagazin oder www.basket.de. Ja, hallo auch von mir. Heute wird ganz locker flockig aus der Hüfte geschossen. Basketball gab es nur recht wenig und den dann nur übers Wochenende in New York. Insofern werden wir heute natürlich nochmal ein bisschen das All-Star-Weekend rekapitulieren, dann über Sacramento sprechen mit ihrem neuen Trainer und dann werden wir natürlich alle möglichen Namen in die Runde werfen, Trade-Gerüchte besprechen, die wahrscheinlich nie zustande kommen werden. Aber ich glaube, das macht immer viel Spaß zu diesem Zeitpunkt im Jahr, dass man ein bisschen quatscht und ein bisschen dieses Was-wäre-wenn-Spiel spielt. Insofern haben wir da einiges für euch in petto und vorbereitet. Und ich denke, euch geht das heute genauso. Wir haben heute Mittwochabend. Wenn ihr das hört, wird sicherlich schon einiges passiert sein. Bleibt also gerne dran, weil wir werden am Wochenende noch wahrscheinlich am Sonntag einen Spezial-Podcast machen darüber, wo wir dann eben alle Moves, die heute Nacht bei uns in Deutschland passieren, nochmal analysieren werden. Ja, morgen Nachmittag in USA-Zeit 3 Uhr. Ostküstenzeit ist, glaube ich, Trade-Deadline, ne? Ja, fangen wir an mit dem All-Star-Weekend. Wie du schon gesagt hast, wir haben kein adoptiertes Team, so viel Basketball gab es nicht. Aber das war das einzige Mal diese Saison in New York, dass tatsächlich guter Basketball zu sehen war an der einen oder anderen Stelle. Ja, es hat erstmal noch ein bisschen gedauert. Fangen wir vielleicht bei der Rising Stars Challenge an. Wir hatten es erwähnt, diesmal in dem Format Weltteam gegen Amerika. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen tatsächlich. Nicht live. Muss ich sagen, ich bin vorher eingepennt, aber dann am nächsten Morgen. Ich glaube, wir hatten sogar predicted, dass die Weltauswahl gewinnen wird, soweit ich mich erinnere. Als MVP haben wir aber beide Giannis genommen. Ne? Ja. Andrew Wiggins ist es geworden, aber auch völlig zu Recht, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, es war ein bisschen, hat mich so ein bisschen an ein College-Spiel erinnert, war sehr nervös. Große Bühne das erste Mal für den einen oder anderen, dass man so stark im Rampenlicht steht vielleicht, aber ja, ein paar Show-Elemente waren drin und das gehört sich so für so ein Spiel, denke ich. Ja, gerade zu Beginn, du hast es schon gesagt, waren viele Spieler recht nervös, haben dann den Ball weggeworfen, wollten irgendwie dann durch die Beine dribbeln und Pass machen und dann war der Spieler ganz woanders. Aber klar, Spaß gemacht hat es trotzdem. Heimlicher MVP war wahrscheinlich dann für alle Rudy Gobert. Oh ja. Auch für die amerikanischen Journalisten. Da sind internationale Spieler natürlich auch immer so ein bisschen Fragezeichen. Rudy Gobert hat ja für uns schon ein bisschen früher auf der Bühne eine Rolle gespielt. In internationalen Formaten wie bei der Europameisterschaft oder bei der Weltmeisterschaft, genau. Als er noch in Frankreich gespielt hatte, bevor er zu den Utah Jazz kam. Und da wusste man schon, dass er wahnsinnig athletischer Typ ist, einfach mit ca. 20 Kilo zu wenig auf den Knochen. Und er ist zwar jetzt immer noch recht dünn, aber dieses eine Jahr Erfahrung, NBA-Erfahrung, hat ihm schon sehr viel gebracht. Er liefert, weiß ich nicht, in knapp über 20 Minuten dieses Jahr über 2 Blocks, ist irgendwie Vierter in der Liga in Blocks und hat das dann dementsprechend auch aufs Parkett bringen können. Ein sehr, sehr gutes Spiel geliefert. Auch ein, zwei Dunk-Attempts, glaube ich, dann rejected. Das war dann so eine gute Mischung aus Leistung und ein bisschen Style. Das hat mir gut gefallen. Dennis Schröder für uns Deutsche hat auch ein sehr passables Spiel abgeliefert. Apropos Deutsch, hast du mitgekriegt bei den Announcement der Spieler ganz am Anfang, dass sie ihn als Griechen ausgerufen haben? Oh Mann. Hat aber, glaube ich, gar nicht gehört. Er hat keine Miene verzogen jedenfalls. Ja, also ich meine, er hat ja auch noch bei der Skills Challenge dann mitgemacht. Tatsächlich habe ich die Skills Challenge nicht gesehen, bin da nicht so ein Fan von. Ich habe mir heute bei YouTube mal geguckt, er hat da gegen Kyle Lowry zeitgleich oder ist er angetreten und hat das recht komfortabel verloren. Ja, ja. Ich habe ein bisschen was von der Skills Challenge gesehen. Patrick Beverley hatte unheimliches Glück, dass die alle nicht getroffen haben und er dann irgendwie immer von hinten angerannt kam, gerade mit seinem Korbleger fertig. Die anderen hatten schon einen Dreierversuch. Brick und Patrick Beverley kommt und hat, ich glaube, im Halbfinale und im Finale dadurch gewonnen. Aber wie du sagst, ist jetzt auch nicht so das Highlight für mich gewesen am Wochenende. Ja, Wiggins war MVP als Nachtrag von dem Spiel. Hätte vielleicht sogar auch Zach LaVine werden können. Der durfte dann aber am nächsten Tag ran. Oh ja. Fangen wir vielleicht damit mal an. Oh ja. Ja, was hältst du von den Contestants? Hat uns nicht vom Sockel gerissen, ne? Also ich fand den Space Jam Dunk, das werdet ihr wahrscheinlich alle gesehen haben, den fand ich ganz cool, muss ich sagen. Ich fand den ersten von Victor Oladipo nicht schlecht und auch die Presentation, wie er so mit Frank Sinatra-Style New York da eingelaufen ist, fand ich ganz nett. Aber sonst muss ich sagen, Magic Johnson hat, glaube ich, jetzt das dritte Mal in Folge gesagt, letztes Mal hat er es bei John Wall gesagt, irgendeiner hätte den Dunk-Contest ist wieder zum Leben erweckt. Ja, also weiß ich nicht. Ich finde es tatsächlich immer noch, und das hatten wir im Vorfeld auch gesagt, ein bisschen schade, dass die wirklich großen Stars da nicht mitmachen. Ich kann das schon wertschätzen, sage ich mal. So auch dieser Dank von Zach LaVine, Behind the Back und so, das fand ich alles ganz cool. Aber so richtig vom Hocker gerissen hat es mich nicht. Ja, also ich glaube, die Dunks von Zach LaVine fand ich schon wahnsinnig. Weil der Schwierigkeitsgrad halt schon sehr, sehr krass war. Ich glaube einfach, es liegt daran, dass wir viel schon gesehen haben und dass es einfach sehr schwierig ist, wirklich was Neues aus der Tickkiste rauszuholen. Zach LaVine hat diese Eigenschaft, dass er ein Glider ist beim Springen. Das heißt, du siehst wirklich in dieser super Zeitlupe, wie er noch weiter schwebt und teilweise noch an Höhe gewinnt. Das haben nur sehr, sehr wenig Spieler. Blake Griffin hatte das natürlich bei seinem berühmten Dunk über Moskow und Perkins, wo du wirklich in der Zeitlupe noch siehst, Perkins geht längst schon runter und halt Griffin geht immer noch hoch, dass die wirklich Sprungfedern in den Fußsohlen haben. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, fand ich, musste sich Zach LaVine mit seinen Dunks nicht verstecken. Mich hat eher gestört, dass die anderen Spieler halt nicht wirklich mithalten konnte. Da, Mann? Also, ne? Das ist sehr undankbar für einen Großen halt immer mitzudanken. Ne? Bei Dwight Howard war das nochmal was anderes. Der hat sich dann auch was einfallen lassen. Ich erinnere mich an die Dunks, wo er den Korb hoch hat fahren lassen. Und dieser Double-Tip, den er gemacht hat, der war auch nicht schlecht. War das nicht JaVale McGee? Nee, JaVale McGee war mit den zwei Körben. Ja, das war auch, das war auch geil. Ja. Übrigens, ich habe, wo du das gerade sagtest mit Blake Griffin, mir dann im Zuge des Dunk-Contests den von 2011 mit Blake Griffin nochmal angeguckt. Und da fand ich das Feld richtig cool. Da war nämlich JaVale McGee dabei unter anderem und DeMar DeRozan, der da eine richtig gute Show hingelegt hat. Da war zwar auch dieser ich spring über die Motorhaube und erzähle hinter allen, ich wäre über ein Auto gesprungen von Blake Griffin dabei. Aber insgesamt fand ich den Slam Dunk Contest doch besser als den jetzt, obwohl, wie du schon sagst, Zach LaVine eine ordentliche Vorstellung abgeliefert hat. Ja, auch von den Namen natürlich. Das macht schon einiges her. Insofern war man natürlich sehr gespannt auf den Three-Point-Shootout. Du hast da eben waren erwähnt, alle Namen dabei. Wir haben natürlich eben ein bisschen kurz gequatscht und rekapituliert. Du hast gesagt, du warst ein bisschen enttäuscht oder warst jedenfalls nicht so vom Hocker gerissen? Also sagen wir mal so, ich hätte gedacht, dass es enger wird. Also James Harden hat ist ein bisschen hinter meinen Erwartungen geblieben, Bellinelli auch. Kyrie Irving hat eine gute Performance abgeliefert, Klay Thompson und also beide Splash Brothers, Steph Curry dann im Finale sowieso. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es noch enger zugeht, dass quasi alle von diesen, ich meine, das kann man nicht erwarten oder haben viele so vorher gehypt, aber dass alle von diesen Jungs dauernd über 20 sind und dann wirklich ein Wurf am Ende irgendwie entscheidet. Kyle Korver, obwohl er der beste Schütze der Liga ist und im All-Star-Games hat auch ordentlich regnen lassen, wie wir prophezeit haben, das war nicht so sein Wettbewerb, glaube ich einfach. Es ist immer schwierig, wirklich on point sofort Leistung abrufen zu können. Du hast nicht wirklich einen Rhythmus, du sitzt vorher rum, quatscht noch ein bisschen mit den anderen, scherzt ein bisschen rum. Die Halle ist erwartet im Prinzip, dass jeder Wurf sitzt. Du hörst die Kommentatoren von TNT, das fand ich ziemlich doof in der Halle. Das heißt, die Spieler haben das auch gehört. Das stört mich vor allem beim Slam Dunk Contest mit Kenny Smith. Ja, das ist peinlich. Jedes Mal das Gleiche. Shut it down und it's okay, over. Bei jedem Dunk. Das hat er tatsächlich, ich glaube, das habe ich dir am Wochenende auch geschrieben, dass der mir regelmäßig auf den Geist geht. Der wartet dann immer nur auf die Gelegenheit, halt irgendwie sich selber darzustellen und den Moment für sich zu nutzen. Aber da kann man natürlich auch zweierlei Meinungen haben. Der Three-Point-Shootout war natürlich sehr, sehr gut, gerade weil dann Stephen Curry noch so eine super famose Leistung im Finallauf gezeigt hat, dass er da, glaube ich, nur 4 Fehlversuche hatte. Und das hat Spaß gemacht. Schade, dass dann Klay Thompson zuletzt an der Reihe war im Finale, dann das leider nicht mehr geschafft hat, dann nochmal irgendwie gleichzuziehen oder ähnlich heiß zu sein, aber so ist das, hat unterhalten. Steph Curry, das finde ich halt cool, obwohl er so ein großer Star ist, war ihm dieser Contest doch wichtig, er hat jetzt glaube ich zum vierten Mal mitgemacht, er hat ja vorher gesagt, bis er irgendwann gewinnt, er macht jetzt einfach so lange mit, bis er irgendwann gewinnt, das kann man von den Jungs, die jedes Jahr zum Slamdunk Contest gefragt werden, jetzt nicht unbedingt erwarten, beziehungsweise kann man nicht über die sagen. Ja, aber alles in allem muss ich trotzdem sagen, hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Gerade so ein hochkarätiges Feld mal zu sehen, das sieht man schon nicht alle Tage so eng beieinander. Ja, zu guter Letzt nochmal das All-Star-Game. Ich weiß nicht, hast du da bestimmte Gedanken? Ich fand LeBron ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich glaube, hätte der Osten gewonnen, wäre LeBron auch MVP geworden. Er hatte so eine Stretch von so ein paar Minuten, wo er alles alleine gemacht hat und nur Coast-to-Coast einfach durch die Leute durchgegangen ist. Und auch sein Dank, der Alley-Oop, der Reverse-Alley-Oop, den er gekriegt hat, das war für mich eigentlich der Dank des Spiels. Aber da steht LeBron natürlich drauf, ne? Das ist halt genau sein Ding. Ja, Melo wäre so ein bisschen für mich der Stinker des Spiels gewesen. Ich glaube, 6 von 20 geschossen oder was. Er hätte das Spiel noch in Overtime schießen können, glaube ich, sogar mit seinem Dreier. Da wäre die Halle natürlich mega ausgerastet. Aber ja, am Ende hat Russell Westbrook sich das dann auch verdient geholt mit 41 Punkten. Ich glaube, keiner hat ihm gesagt, dass ihm nur ein Punkt gefehlt hätte. Für den Rekord, ganz genau. Und er hat einen Dank hat er so hart gestopft, dass er sich den Kopf hinten angeschlagen hat am Brett. Aber da sieht man halt, der hat auch wieder seine Pistols rausgeholt, wenn er einen Dreier trifft oder so. Der ist halt in jedem Spiel zu 100% dabei. Ja, vielleicht fange ich erstmal an. Also ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie die Teams untereinander agieren und auch wie sie kommunizieren. Und da hast du ganz unterschiedliche Typen. Du hast die jungen Leute, die recht frisch dabei sind, Jimmy Butler zum Beispiel und witzigerweise im Westen sogar auch noch Leute wie Damian Lillard, die so ein bisschen zurückstecken, weil die erstmal ein Gespür dafür bekommen müssen, wie das so abgeht. So, wer darf sich die Würfe nehmen jetzt? So, passe ich lieber den Ball? Die laufen dann mal hoch und runter, nehmen sich alle 3 Minuten mal einen Wurf. Dann hast du halt die alten Jungs, denen das im Prinzip egal ist, die trotten hoch und runter, das sind allerdings auch sogar nicht unbedingt immer alte Leute, sondern manchmal auch Veteranen wie Tony Parker oder so, das sind einfach vom Gemüt her Leute, die nicht so auf die Show aus sind, ja, die genau. Sind dabei, die freuen sich, Dirk natürlich, Tim Duncan, solche Leute. Obwohl Dirk? Genau, eigentlich für das Highlight des Abends gesorgt hat, indem er einen Alley-Oop-Dank per Dank abgeschlossen hat oder einen Alley-Oop per Dank abgeschlossen hat und es mega abgefeiert hat, hat sogar noch eine Hommage an Vincennity, Air Canada, gemacht, indem er zum Scoreboard gezeigt hat und dementsprechend ist dann sogar die ganze Bank aufgesprungen. Und sein Passgeber Curry hat sich gefreut wie ein kleines Kind, dass er Dirk einen Alley-Oop auflegen konnte. Das war schon geil zu sehen. Ja, falls ihr das nicht gesehen habt, gibt es einfach mal irgendwie bei YouTube ein Alley-Oop-Dank All-Star-Game. Genau, Alley-Oop-Dank Dirk Nowitzki wird vielleicht schon reichen, weil so viele wird es da nicht. Ein Treffer. Ja. Ja, insofern freut mich das immer ein bisschen zu sehen oder ist sehr interessant zu sehen, wie da so die Hierarchien sind. Aber sonst hast du schon gesagt, es gab mal einen Moment, wo sich Westbrook zweimal hintereinander sehr tiefe Dreier genommen hat, die auch getroffen hat. Die Check. Und dann hat er einen richtig tiefen genommen, den er auch schleudern musste. Dann hat er nicht getroffen, aber absolut berechtigter MVP. Hat ein Feuerwerk abgeliefert und so muss das dann sein. Ich glaube, Russell Westbrook war fast die Fashion Week in der Woche in New York wichtiger als das All-Star Game, kann ich mir vorstellen. Aber KD, man sieht, dass er verletzt ist. Irgendwie 1 von 5 oder 1 von 6. Ja, und auch nur 10 Minuten oder so, ne? Also nicht, ich glaube jedenfalls nicht viel. Cool fand ich noch, dass Budenholzer die 4 Hawks einmal zusammen aufs Spielfeld geschickt hat. Das ist eine schöne Geste. Dass auch der Teambasketball dann belohnt wird und er seinen Jungs sagt, okay, jetzt gehört die Bühne mal für ein paar Minuten euch alleine. Das hat sich Steve Kerr auch gedacht, hat nämlich im Timeout ein Play aufzeichnen wollen. Alle gucken ihn schon an, er hatte die Taktiktafel in der Hand, sagt so, okay Jungs, ich übersetze jetzt mal frei. Also wir spielen den Ball nach da, dann spielt ihr den Ball zu irgendwem, dann passt ihr zu irgendwem und dann nimmt sich einer einen Wurf. Ja. Und alle gucken ihn nur an und lachen sich weg und so muss das sein. Das ist ein Show-Wochenende für die Fans. Ich habe auch, die NBA gibt ja manchmal so Soundbites raus aus dem Spiel. Und da war noch ein Soundbite, wo Steve Kerr zu Tim Duncan sagt, du, ich nehme dich jetzt runter. Also wie gelangweilt du hier über den Court läufst, das gefällt mir überhaupt nicht. Und Tim Duncan grinst ihn nur so an, so von wegen, ja gut, danke, ich hatte eigentlich eh keine Lust mehr. Das war schon nicht schlecht. Ja, insofern kann man bestimmt sagen, dass das All-Star-Weekend auf jeden Fall Fans und Spieler Spaß gemacht hat. Wer jetzt angeblich auch bald Spaß haben wird, ist George Karl, der neuer Trainer der Sacramento Kings sein wird. Jetzt ist es offiziell, wir hatten letzte Woche schon mal leicht darüber gesprochen, insofern können wir das jetzt auch recht fix abhandeln. Ist jetzt vielleicht nur eine Frage, gerade interessant vor Ende der Trade-Deadline, ob sie da nochmal aktiv werden, sind im Prinzip, wir werden ja gleich mal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über die Spieler jeweils reden, in mehr oder minder jedem Trade-Gerücht vorhanden. Meinst du, dass das dann echt so ist, dass wenn man einen neuen Coach bekommt, dass der dann sagt, ja hier, mein Antrittsgeschenk, ich wünsche mir gerne das und das, ich bin mit dem Team und so nicht zufrieden, dass die Sacramento Kings da jetzt irgendwie so ein Sense of Urgency haben? Also die Ownership auf jeden Fall, Sense of Urgency. Ich hoffe, dass George Karl vielleicht für den Club so ein bisschen die Stimme der Vernunft ist. Eher, also dass er eher die Ownership bremst in dem, was sie jetzt vorhaben, so einen Panik-Trade noch über die Bühne zu bringen. Allerdings, er als gestandene NBA-Persönlichkeit hat jetzt bei den Trades mit Sicherheit auch Mitsprache und ich kann mir gut vorstellen, in so einer Transition-Season, wie das für Sacramento jetzt gerade ist, dass er dann sagt, okay, den und den und den Spieler, wenn wir den günstig haben können, dann würde ich den gerne jetzt schon in mein Team nehmen, um den für nächstes Jahr aufzubauen. Aber ich glaube eher tatsächlich, dass die Ownership diese Nacht am meisten telefonieren wird von Sacramento, von allen Teams aus der Liga, wie es auch schon in den letzten Wochen so war. Ja, ich hoffe, George Karl hat dann irgendwie einen Knopf im Ohr und sitzt vor dem Generalschalter der Telefonanlage, damit er möglichst den Notschalter drücken kann, falls ihm zu wünschen. Vivek gerade im Inbegriff ist oder Pete Alessandro, der GM, das halbe Team zu verkaufen. Ich will nur hoffen für alle Sacramento-Fans da draußen, dass das nicht irgendwie Ben McLemore abgegeben wird oder sowas. Wird ja schon berichtet, dass Stauskas zu haben ist, der diesjährige Draftpick. Das finde ich auch immer ein bisschen schade, wenn man so früh aufgibt, weil man einfach noch nicht sagen kann, was man an einem Spieler hat. Insofern bin ich mal gespannt, wie sehr sie denn neue Spieler haben wollen. Damit sind wir eigentlich auch schon bei den Spielern, die gerade in der Öffentlichkeit stehen und vielleicht im Begriff sind, getradet zu werden. Es brodelt, die Gerüchteküche brodelt. Ich aktualisiere tatsächlich wirklich alle 2 Minuten hier den Twitter- und Nachrichtenfeed. Ja, wir haben ja, glaube ich, irgendwie 3 Elektrogeräte, die allesamt Neuigkeiten ausspucken. Aber währenddessen können wir natürlich auch schon mal über jemanden sprechen, der schon sein neues Team gefunden hat. Ein alter Bekannter, Amari Stoudemire. Oh ja. Der jetzt bei den Mavericks für den Rest der Saison, glaube ich, 477.000 verdient. Wie viel hat er bei euch bekommen nochmal? Auch so um den Dreh. Von meinem Team zu deinem Team. Und wir haben, keine Ahnung, x 1000% mehr bezahlt. Ja gut, das ist natürlich häufig bei so Buyout-Kandidaten so. Für mich als Maverick-Fan ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich himmelhoch jauchze und sage, die Saison ist gerettet, yippie. Es war aber kein Geheimnis, dass die Mavs auf jeden Fall Tiefe brauchen. Jeder Spieler oder Mensch, der über 2 Meter, 5 groß ist, kann den Dallas Mavericks derzeit helfen. Und bin mal gespannt, wie er sich einfügt. Die ersten Spiele ist ein harter Arbeiter, das weiß man wohl sicher von ihm. Ich glaube, der hat auch Bock zu gewinnen, fügt sich sicher sehr gut auch in das Gefüge ein. Insofern bin ich gespannt. Also für 400.000 auf jeden Fall machen. Vielleicht meine letzten Worte als Knicks-Fan zu Amari Stoudemire. Es ist total unglücklich gelaufen alles und wir hätten diesen Vertrag niemals unterschreiben sollen. Für so viel Geld, für so viele Jahre, wo vorher klar war, dass er mit den Knien Probleme hat. Allerdings, und das muss ich ihm zugute halten und da können eigentlich alle Knicks-Fans ihm wirklich dankbar für sein. Ohne Stoudemire wäre Melo nicht gekommen. Ohne Stoudemire waren wir vorher 6 Jahre nicht in den Playoffs. Gerade die ersten 1,5 Jahre, die er gespielt hat, waren wirklich grandios, muss man einfach so sagen, dass es dann irgendwann in zerbrochenen Feuermeldern und zerbrochenen Knien geendet hat. Das konnte leider keiner voraussehen, aber wie gesagt, zumindest wenn man sich daran erinnert, was dann so ein Hype auch in die Stadt gekommen ist und endlich haben wir mal wieder jemanden und endlich ist das Team mal wieder wer. das sollte man ihm schon zugutehalten, denke ich. Hört sich so ein bisschen jetzt an gerade wie eine Frau, die sich einen alten reichen Mann geangelt hat und jetzt sagt, die Scheidungspapiere sind eingereicht und sagt, ja, also es war, doch nicht es war alles echt, schlecht. Es war eigentlich nicht alles schlecht und es war echt unglücklich, wie alles gelaufen ist, aber eigentlich bin ich sehr ich froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe auch mehr geflucht, als ich mich gefreut habe, so ist es ja nicht, aber wie gesagt, du hast es gerade schon mal erwähnt, er ist, glaube ich, einer der härtesten Arbeiter. Ich glaube nicht, dass alle Spieler in der NBA nach so vielen Verletzungen sich immer wieder rankämpfen. Ja, auch nach so viel Scheiß halt von den Medien auch und von den Fans. Also ich bin natürlich, oder wir sind natürlich auch mit Amari Stoudemire aufgewachsen, bei den Phoenix Suns, wo er einer der explosivsten, wenn nicht der explosivste Forward der Liga war. Und ich habe ihn da mögen gelernt und ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen schwach, wenn natürlich nicht eine gesamte Fanbasis, aber einige Fans von einer Franchise, so wie es auch bei Steve Nash und den Lakers der Fall war, dann, sage ich mal, im Spätherbst der Karriere dann über irgendwelche Spieler herziehen. Ja. Das haben sie nicht verdient, dafür sind die einfach zu lang dabei gewesen. Da vergisst man auch, wie hart es ist, in der Liga zu bleiben und erfolgreich zu sein. Insofern muss man da auch den Spielern den nötigen Respekt zollen. Und ich glaube, das hast du ja dann so demnach auch gerade bewiesen. Kommen wir zu Spielern, die ein bisschen... Sauer bin ich trotzdem. Siehst du. Na gut, ihr habt ihn wenigstens los und habt damit Möglichkeiten, Spieler anzuvisieren, die jetzt aber auch in Trade-Gerüchten kommen. Du hattest gesagt, Mensch, wie geil wäre es, wenn wir jetzt Reggie Jackson nächstes Jahr als Free Agent bekommen könnten oder auch einen Goran Dragic. Jetzt sind die zu haben. Vielleicht kannst du einfach mal sagen, meinst du, die werden gedealt? Welche Teams sind Frontrunner und wie sieht das denn mit den Knicks aus? Das wurde nämlich auch über Facebook gefragt heute von Manuel. Ja. Also Goran Dragic, gestern kam die News, dass sein Agent gesagt hat, Goran Dragic möchte getradet werden, beziehungsweise Goran Dragic hat die Phoenix Suns wissen lassen, dass er im Sommer nicht nochmal neu unterschreiben wird. Das heißt also für Phoenix, wenn sie was für ihn zurückkriegen, dann müssten sie das in den nächsten, zurückkriegen wollen, müssten sie ihn in den nächsten 24 Stunden gegen andere Spieler oder Picks eintauschen. Jetzt hat er aber gleichzeitig gesagt, beziehungsweise den Phoenix Suns direkt eine Liste mit auf den Weg gegeben. Meine Lieblingskandidaten, wo ich unterschreiben würde, was ja dann für die Trade-Value nicht ganz unrelevant ist, sind New York, die Lakers und Miami. Ich glaube mit Abstrichen noch Indiana. Das sind aber nur genau die Teams eigentlich, die keinerlei Assets haben, die die Suns in irgendeiner Weise interessieren würden, was das Ganze für Phoenix jetzt echt schwierig macht. Weil solche Teams wie Sacramento, hatten wir gerade drüber gesprochen, oder Houston, die Goran Dragic gerne hätten und vielleicht, oder Boston, die auch die nötigen Assets hätten, die überlegen sich das natürlich dreimal. Wenn er vorher schon sagt, er will da gar nicht hin, dann lohnt es sich nicht, da gute Assets für abzugeben. Also ich bin mal gespannt. Ich bin mir sicher, er geht heute Nacht über die Ladentheke, aber ich glaube nicht, dass es einer seiner, also ich glaube nicht, dass es die Knicks oder die Lakers wären. Wenn es die Knicks sind und wir wieder hohe Draftpicks dafür abgeben, dann stehen mir wirklich die Haare zu Berge. Ich habe es vorher gesagt, ich würde mich freuen, wenn Reggie Jackson, zu dem komme ich dann gleich auch nochmal, oder Dragic für die Knicks spielen würden, aber bitte erst ab Juli, wenn wir dafür nicht irgendwelche Assets eintauschen müssen oder Picks. Ja, und auch da sieht man mal wieder, wie schnell alles gehen kann. Also gestern hieß es noch, eigentlich überall in den Medien, ja, Dragic ist zufrieden. Unzufrieden ist er höchstens mit Isaiah Thomas und dass er weniger den Ball in den Händen hält, aber ist es noch nichts verloren und er mag es eigentlich in Phoenix generell. Und schon war Isaiah Thomas auf dem Markt gestern. Und ein paar Stunden später heißt es, ja, hier Dragic, der Agent hat einen Trade gefordert. So. Und das ist natürlich für das Team eine sehr, sehr schlechte Situation, weil du jetzt unter Zeitdruck gucken musst, was möglich ist, was du zurückbekommen kannst, dass du tendenziell, wie es im Englischen so schön heißt, irgendwie 70 Cent auf den Euro zurückbekommst, sprich dich unter Wert oder den Spieler unter Wert verkaufst. Und da wird man sehen, ob Phoenix dann standhaft ist und vielleicht sogar gambelt und sagt, nö, dann bleibst du erstmal bei uns und das schaffen wir schon irgendwie, oder ob sie ihn dann abgeben. Aber ich tendiere dazu, dass er gehen wird. Ja, vielleicht nochmal kurz, warum denn trotzdem es sein könnte, dass solche Teams wie die Celtics oder Houston oder Sacramento in den Trade einsteigen, obwohl er gesagt hat, eigentlich möchte er zu anderen Teams. Wenn er heute getradet wird, bis morgen 3 Uhr, dann haben diese Teams die Bird-Rechte. Das heißt, die sind das Team, was ihn jetzt signed, ist das einzige, was ihm 5 Jahre Max-Vertrag bieten kann. Oder generell ein fünftes Jahr. Oder generell ein fünftes Jahr. Aber diese Summen, die da im Spiel sind seit 24 Stunden, dass irgendein Team bereit wäre, 110 Millionen für 5 Jahre für Goran Dragic zu zahlen, wenn das die Summen sind, die so KD, AD kriegen würden, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, wir haben da eben drüber gesprochen und waren uns eigentlich einig, dass alles jenseits der 15 Millionen Euro pro Jahr auch sogar mit dem, eingerechnet ja schon mit dem neuen TV-Deal und dem dementsprechend höheren Salary Cap, eigentlich ein Katastrophendeal wäre, der spätestens, sage ich mal, 2 Jahre im Deal bis 2,5 Jahre im Deal aussieht wie Verträge von David Lee jetzt oder ja, Murray. Insofern muss man da ein bisschen das mit Vorsicht genießen. Ist, glaube ich, schon ein Spieler, der ein bisschen mehr Geld bekäme, als jetzt, weiß ich nicht, Ty Lawson oder Kemba Walker gerade bekommen hat. Dann guckst du wahrscheinlich so auf die 4 Jahre 60 Millionen maximal. Das wäre so die Ceiling, die ich sehen würde für Dragic. Interessant, und das vielleicht, um Dragic dann abzuschließen, wäre wirklich Miami jetzt, wo du es gesagt hast, weil sie hätten ein paar Assets tatsächlich doch als einziges Team von denen, die du eben genannt hast, anzubieten, könnten zum Beispiel Hisanity hochverkaufen, ja, nie war sein Trade-Stock, seine Trade-Value so hoch, oder Shabazz Napier, der First-Rounder von diesem Jahr, ich meine, Norris Cole kann halt nicht unbedingt werfen, passt dann vielleicht nicht so nach Phoenix, aber haben dann durchaus 2, 3 Leute, die attraktiv wären, und oder Dragic Deng. Dragic seinerseits würde auf jeden Fall sehr gut nach Miami passen. Wade wird da immer weniger den Ball haben wollen. Und wenn, dann kann Dragic, hat er ja gezeigt, mit Plätze auch abseits des Balles spielen. Und sonst hat er den Ball in den Händen. Also wäre das eigentlich sportlich eine sehr gute Destination für ihn. Kommen wir zu Reggie Jackson, hast du gerade angesprochen. Wir haben es vor 15 Minuten, gerade als die hier ankamst, gelesen, dass der Agent von Reggie Jackson die Oklahoma City Thunder darüber unterrichtet hat, dass sie einen Trade wollen. Das finde ich nicht ganz, ehrenhaft oder sportsmännisch vielleicht, das 24 Stunden vor der Trade-Deadline zu tun. Dass er unzufrieden ist, darüber haben wir auch in den letzten Wochen im Pod schon geredet, das war allen klar, aber dass man das den Verein 24 Stunden vor der Deadline wissen lässt, dass man jetzt unbedingt weg will, finde ich nicht ganz so clever, beziehungsweise nicht fair den Oklahoma City Thunder gegenüber. Das hätte man auch schon easy vor 2 Wochen machen können. Dann hätte Oklahoma City da mit Sicherheit einen guten Deal draus stricken können, weil Reggie Jackson mit Sicherheit ein Starter in der Liga wird und auch gutes Potenzial hat. Bei einem Contender oder bei Teams, die sich gerade im Rebuild befinden oder wie auch immer, längerfristig zu spielen. Aber das so spitz auf Knopf, kurz vor Toreschluss, finde ich nicht so ganz in Ordnung. Ja, definitiv, gerade weil das eigentlich noch eine unangenehmere Situation ist, weil es ja ein offenes Geheimnis ist, dass Reggie Jackson das Team verlassen wird im Sommer, spätestens in der Free Agency. Aber andererseits muss man auch sagen, Sam Presti, der General Manager von Oklahoma City, wäre auch dumm gewesen, wenn er nicht vorher schon geguckt hätte, welche Trades möglich wären für Reggie Jackson. Einer, der da immer kommt, ist Aaron Aflalo, und das habe ich auch letzte Woche ja in einem Podcast gesagt. Ich wüsste keinen einzigen Grund, weshalb du nicht Reggie Jackson und wenn notwendig auch einen Pick für Aaron Aflalo abgibst. Ich weiß wohl, dass der nächstes Jahr eine Spieleroption hat. Unabhängig davon, dass das Fenster ist jetzt offen und du musst es machen. Und du musst überhaupt erstmal in die Playoffs kommen, und wenn du dein Team jetzt nicht verbesserst, dann wird das vielleicht sogar nichts. Auf die Playoffs, vielleicht um das noch ganz kurz zu sagen, wir haben gerade gelesen, dass Jrue Holiday sich bei New Orleans für 3 Wochen verletzt hat. Da haben sie jetzt eine gute Chance, wenn Phoenix tatsächlich heute nach Dragic abgibt und Jrue Holiday in den nächsten 3 Wochen bei New Orleans fehlen wird, dann kann OKC durchaus einen Run hinlegen, aber wie du schon sagst, da fehlt das ein oder andere Piece, fehlt da noch, und Aaron Aflalo wäre mit Sicherheit jemand, oder Wilson Chandler war schon mal im Gespräch, Brook Lopez. Also ich glaube, auch OKC wird heute Nacht das ein oder andere Mal telefonieren. Ja, bei Aaron Aflalo sind angeblich auch neben Sacramento, was für mich nicht so viel Sinn machen würde, weil du in Ben McLemore halt einen jungen Spieler hast, der sehr viel Promise gezeigt hat dieses Jahr. Insofern würde mich das ein bisschen wundern. Die einzige Position, bei denen ich Sacramento mittelfristig halt wirklich Notwendigkeiten sehe, ist die Point Guard Position, vielleicht dann auch noch die Power Forward Position. Was ich aber sagen wollte, ist, dass Aaron Aflalo auch im Visier der Bulls zu sein scheint. Und das finde ich wiederum sehr interessant, weil sie jemand mit Tony Snell haben, der nicht wirklich so viel zum Zug kommt dieses Jahr, bis auf, wenn jetzt Verletzungen wie von Mike Dunleavy dabei sind. Und ich glaube, zu den Bulls würde er auf jeden Fall passen. Kirk Hinrich wird nicht unendlich lang spielen können und er ist dieser klassische Spieler, der Defense und Dreier bringt. Insofern kann man sich den Doug McDermott hat eigentlich gar nicht gespielt bisher, ne? Muss man auch sagen. Ja, ich glaube an Aflalo und auch an Wilson Chandler, da waren viele dran. Also die Clippers sind auch immer wieder im Gespräch. Portland hat sich, glaube ich, da mal eingemischt. Es ist ja mal so, diese ganzen Rumors, ob die jetzt von irgendwelchen Agenten geleakt werden, um den Preis des Spielers hochzutreiben oder ob die Teams da tatsächlich dran sind, weiß man nicht, aber ich glaube, diese ganzen Reporter beziehungsweise Schreiberlinge auf Twitter und so, die haben da schon ganz gute Connections zu den Teams und Aaron Aflalo steht mit Sicherheit heute Nacht bei einigen auf der Liste, das glaube ich auch. Aber viele Denver-Spieler könnten morgen schon in einem anderen Trikot stecken. Ja, es scheint ein Ausverkauf möglich zu sein. Ich glaube, einiges davon ist auch von den Medien ein bisschen hochgepusht. Das ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, sich selber via Twitter dann irgendwie in den Vordergrund zu spielen, dann irgendwie irgendwelche anonymen Quellen zu zitieren aus den Front Offices. Vielleicht da dann auch nochmal an Josef Riegler, der über Facebook gefragt hat, ob jetzt Ty Lawson eventuell auch zur Verfügung oder zum Trade angeboten wird. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass er zu haben wäre, aber nur zu einem, wie es so schön heißt, Godfather-Angebot, sprich ein Angebot, das nicht abzulehnen ist. Aber sonst werden sie ihn wahrscheinlich nicht abgeben. Die Trade-Deadline kann immer sehr verrückt sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt bis zu 4 Spieler an einem Abend abgeben werden. Ich halte es auch gar nicht für nötig, da alles rauszuwerfen. Also da steckt ja in dem einen oder anderen Spieler, gerade Ty Lawson, durchaus Potenzial, da auch die nächsten Jahre noch drauf zu bauen. Vielleicht ist Kenneth Faried auch in seiner Entwicklung noch nicht abgeschlossen und auch er steht wohl auf dem Trading-Block, so wie man hört. Im Grunde, glaube ich, ist jeder Name aus Denver schon mal gefallen. Aber ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass am ehesten Aflalo und Wilson Chandler heute Nacht getradet werden aus Denver. Welche Spieler würdest du, die ich dir jetzt nenne, am ehesten A realistischerweise bei anderen Teams sehen und welche Spieler würdest du sportlich ganz gerne bei anderen Teams sehen? Ich nenne dir jetzt einfach mal 3 Stück und dann kannst du mir sagen, welche das sind. Ist das David West, Jamal Crawford oder Terrence Ross? Also David West ist, glaube ich, ein bisschen verloren aktuell in Indiana. Er wird nicht mehr so viele Jahre haben und das ist vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ich glaube, er ist ein sehr loyaler Typ, dass er in Indiana bleibt. Ansonsten wäre vielleicht schon mal so ein Buyout-Gerücht, wie zum Beispiel bei Amari der Fall war, um die Ecke gekommen, dass er sagt, Leute, ich habe so lange meine Knochen hingehalten für euch. Ich möchte noch einmal richtig weit in den Playoffs kommen, aber das hat er nicht getan. Jedenfalls hört man von ihm überhaupt gar nichts. Deswegen glaube ich nicht, dass er wechseln würde, auch wenn ich es ihm für seine Karriere gönnen würde. Jamal Crawford hat man schon gehört tatsächlich, dass die Clippers überlegen könnten, ihn gegen einen Pick einzutauschen oder eben in so einem Aflalo-Trade. Ja, schwierig. Er ist die einzige Waffe von der Bank, die sie eigentlich so richtig haben. Der auch gut mit Chris Paul zusammenspielt, der sich diese unmöglichen Game-Winner-Shots nehmen kann. Weiß ich nicht, ob die zweite Garde der Clippers sich dann, ob das nicht jetzt zu spät ist, sich dann wieder mit jemand Neues finden zu müssen oder ob da überhaupt noch eine zweite Garde dann übrig bleibt. Und wen hast du noch gesagt? Terrence Ross, ne? Da haben sie, glaube ich, auch abgelehnt, ihn zu traden, oder? Ja, sie haben halt auf dem Flügel nicht wirklich viele Leute. DeRozan ist eigentlich zu klein, um auf der Shooting-Forward-Position zu spielen. Da müssten sie eigentlich upgraden, aber die Frage ist, ob sie das können, indem sie halt Terrence Ross abgeben. Ich bin nicht unbedingt derjenige, der ein großer Fan von Terrence Ross ist und seinem Game ist einer der einigen mittlerweile komischen 50-Punkte-Spiele der letzten Jahre gewesen. Terrence Ross, genauso wie Corey Brewer und Mo Williams jeweils 50 Punkte gemacht haben. Random. Aber das spricht natürlich dann dafür, dass er wohl Talent hat. Er kann die Dreier gut treffen, ist aber ein sehr streaky Shooter, also läuft mal heiß oder ist halt sehr kalt. Du siehst auch häufig mal ein Spiel, weiß ich nicht, 1 von 5 aus dem Feld und das war's. Insofern würde ich mir als Toronto-Fan wünschen, dass man mit einem oder anderen auslaufenden Vertrag vielleicht noch sich da ein bisschen verstärkt. Was denn mit Wilson Chandler vielleicht für Toronto? Ja, also ich würde sagen, dass das ein Upgrade ist, während ich dann trotzdem auch sagen muss, dass Toronto nicht unbedingt aktiv werden muss. ist jetzt nicht so wie mit anderen Teams, die unbedingt Stärke auf dem Flügel brauchen, wie zum Beispiel die Clippers. Aber ich weiß nicht, könnte man auf jeden Fall mal einen Anruf annehmen. Ich glaube, auch von den richtigen Contendern wird es keine große Überraschung geben. Also sowohl im Westen mit Golden State und mit Memphis, die mit ihren Kadern, glaube ich, recht zufrieden sein können. Sowohl auch im Osten mit Toronto, würde ich mal sagen. Cleveland hat schon viel gemacht und auch Atlanta. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommen wird. Ja, vielleicht noch zwei letzte Kandidaten, bevor wir dann uns noch über mögliche Buyout-Kandidaten unterhalten. Enes Kanter hat recht früh tatsächlich auch einen Trade gefordert, war einer der ersten, die über ihren Agenten verlauten lassen haben, dass sie nicht unbedingt mehr in dem jetzigen Team spielen wollen. Scheint bisher aber nicht unbedingt so viele Anbieter oder Bieter zu geben für Enes Kanter. Durchaus ein recht skilled Big Man, aber vielleicht nicht Fisch und nicht Fleisch. Ist jetzt nicht unbedingt der Rim Protector und jetzt auch nicht unbedingt der athletischste Spieler. Glaube ich auch. Ich glaube, viele haben ihn noch nicht so in so einer verantwortungsvollen Rolle auch gesehen bislang, sodass sie ihm zutrauen würden, ihn als reliable Starter irgendwie bei sich im Team zu haben und dafür auch was ein ordentliches Asset abgeben zu wollen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er einfach in der ungeliebten Situation bleiben muss und am Ende der Saison eben gucken muss, wie er sich verändert. Einmal ganz kurz muss ich was einwerfen. Twitter-Feed-Alarm. Goran Dragic sagt über das Suns Front Office, I don't trust them anymore, I want out. Also wenn das wirklich ein Quote ist, dann... Von Mark Stein, also ein relativ... ESPN. Genau, reputationsbehafteter Reporter, der da nicht einfach sowas, glaube ich, immer in die Welt schießt. Ui, das ist schon eine Ansage, ne? Ja. Mein lieber Mann. Also da wird sicherlich einiges passieren heute Nacht noch. Letzter Big Man, über den wir kurz sprechen, gerade auch vielleicht, weil dein Team mit drin sein könnte, das wurde auch über Facebook gefragt, vielen Dank dafür. Miles Plumlee von Phoenix ist zu haben und durchaus eigentlich ein attraktives Asset, oder? Voll. Vor allem nächstes Jahr garantiert nur 2,1 Millionen im Vertrag. Kann man durchaus machen. Ich meine, sein komplettes Potenzial konnte er jetzt noch nicht zeigen in Phoenix, glaube ich, beziehungsweise diese Saison nicht. Da hat er relativ wenige Minuten bekommen hinter Alex Len. Aber ja, durchaus. Also für 2 Millionen ein skilled Big Man, der durchaus schon das ein oder andere Jahr Gewöhnungsphase in der Liga hinter sich hat und trotzdem jetzt nicht zum alten Eisen gehört. Also würde ich schon machen. Also die 2 Millionen wären es mir, glaube ich, wert. Das ist kein großer Gamble. Und wenn es nicht klappt, kannst du ihn durchaus immer noch als Asset wieder benutzen, um irgendwas anderes damit anzustellen. Der Preis wird nicht so hoch sein. Das ist, es ist auf jeden Fall seit dem Brandon Wright Trade von Phoenix der Fall. Und ist ein Spieler mit, wenn auch limitierter Upside. Insofern fände ich das sehr gut. Das ist mal ein Spieler, gerade für Teams, die im Rebuild sind, dass man auch nochmal aktiv werden kann. Viele Spieler, die jetzt so zur Trade-Deadline in den Nachrichten sind, sind eher Spieler, die für Contender noch den letzten Push geben. Insofern bin ich mal gespannt, ob sich da was tun wird. Lass uns, bevor wir nochmal über drei generelle Punkte in der NBA zum Schluss zu sprechen kommen, nochmal kurz darüber sprechen. Ich würde einfach gern mal in die Runde werfen, dass vielleicht die Buyout-Kandidaten viel mehr für die Contender bringen könnten dieses Jahr als die eigentlichen Trades, die gerade im Raum stehen, weil bei den Buyout-Kandidaten noch einige Namen sind, die wirklich namhaft sind und die, wenn sie von ihren jetzigen Verträgen befreit werden sollten, indem sie aus dem Vertrag rausgekauft werden, dann wirklich einen Riesenvorteil für Playoff-Teams darstellen können. Absolut kleines Geld. Wir reden da zum Beispiel über Leute wie Kevin Martin, David Lee, Brandon Bass oder auch Larry Sanders, zum Guten oder zum Schlechten. Vielleicht gehen wir die einfach mal kurz durch. Bei David Lee würde ich sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ich glaube, Golden State wird erstmal abwarten, wird gucken. Es kann sich immer noch ein Spieler verletzen. David Lee kann in den Playoffs wertvolle Minuten geben. Insofern glaube ich, ist ja die Chance, dass da ein Buyout passiert, irgendwie gleich, weiß ich nicht, 10% maximal. Und die anderen, Brandon Bass und Kevin Martin, da sieht es derweil schon interessanter aus, oder? Ja, also vielleicht auch nochmal kurz zu David Lee. Ich glaube, Golden State wartet ab, was im Sommer mit Draymond Green passiert, wie viel er von anderen Teams geboten kriegt, um dann zu entscheiden, ob sie ihn abgeben müssen oder nicht. Brandon Bass durchaus, da kannst du als Dallas-Fan vielleicht den einen oder anderen Satz zu sagen, und Kevin Martin, wäre eine logische Konsequenz, wenn Minnesota das Tanking wirklich knallhart durchzieht, dann brauchen sie ihn nicht mehr. Und da die Knicks ja auch stark im Tanking vertreten sind, beziehungsweise um den ersten Pick mitbieten wollen in diesem Jahr, ich habe mir das Minnesota-Team mal angeguckt, das ist schon für die Zukunft ganz geil, ehrlich gesagt, finde ich. Also da ist schon ordentlich junges Potenzial dahinter, wo Kevin Martin dann auch irgendwann nicht mehr reinpassen würde. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Buyout kommen könnte. Und wir hatten ja zum Beispiel mal drüber gesprochen, was mit Portland oder so wäre, wo er gut reinpassen würde. Da wäre der ein oder andere Contender gut beraten, da zumindest drüber nachzudenken. Genau. Je nachdem, gerade weil diese Buyouts nicht unbedingt heute Nacht passieren werden, sondern erst in den nächsten Tagen und Wochen kann man dann immer noch gucken, ob wer sich eben verstärken konnte über die Trading Deadline oder dann auch nicht. Brandon Bass, sehr attraktiv, natürlich gerade aus Sicht für Dallas, weil er ein paar Jahre bei uns gespielt hat und einer der zuverlässigsten Vierer von der Bank ist in der gesamten Liga. Insofern könnte der natürlich für einige Teams eine Verstärkung darstellen. Gerade in den Playoffs. Ich finde, Brandon Bass ist so einer, der könnte in so einer engen Playoff-Serie für knapp 10 Minuten oder was aufs Spielfeld kommen und holt dir auf einmal 4 Offensiv-Rebounds, die dem Team total Energy geben. Genau so ein Typ ist er. Und wenn du ihn dann auf dem Buyout-Markt, sobald er die Waivers geklärt hat, dann holen kannst für kleines Geld, durchaus. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass Boston ihn getradet bekommt und sogar auch echt noch was dafür zurückbekommt. Naja, wer weiß, wenn Boston an Dragic heute Nacht dran geht, ist er vielleicht mit. Weil die anderen Jungs, die wir genannt haben, verdienen halt locker alle über 10 Millionen. Und ja. Brandon Bass verdient halt was, 5? Ja, ja, also ich meine, das ist runter. Jetzt nicht so viel. Das kann eigentlich meist noch ein Team stemmen. Da musst du nur ein, zwei Spieler noch abgeben als Trade-Masse und dann könnte das eigentlich hinbekommen. Aber gut. Ein Satz zu Larry Sanders vielleicht noch? Ja, schieß los. Ja. nur damit wir es komplett haben. Ich glaube, selbst wenn da jetzt ein Buyout in der nächsten Woche zustande kommt, wird er sich erstmal keinem neuen Team anschließen. So macht es jedenfalls dem Anschein. Was dann nächste Saison ist, weiß man nicht. Wenn er in Topform ist, dann ist er mit Sicherheit einer, der helfen könnte. Aber in seiner aktuellen, vor allem mentalen Verfassung, wird das wohl keine Rolle spielen. Das war es erstmal mit all den unterschiedlichen Spielern, die jetzt gerade durch den Äther des Internets fliegen in den Trade-Gerüchten. Wir haben aber noch drei andere Punkte, die wir ganz gerne kurz ansprechen könnten. Das ist zum einen so ein bisschen der Beef, der hochgekommen ist zwischen dem GM der Houston Rockets, Daryl Morey, und unseren geliebten oder weniger geliebten Charles Barkley. Dann, dass KD sich ein bisschen verärgert gegenüber Medienvertretern geäußert hat und ob das irgendwelche Implikationen hat. Und zuletzt kannst du noch deine 2 Cent zu Melo sagen, der jetzt die Saison an den Nagel gehangen hat. Fangen wir an mit dem Twitter-Krieg, wenn man es so nennen möchte, zwischen Daryl Morey und Charles Barkley. Als Hintergrund, Daryl Morey hat geschrieben per Twitter, ja, ich freue mich immer mal, wenn bei TNT, von TNT übertragenen Spielen live dabei bin, weil dann muss ich mir nicht anhören, wie Charles Barkley versucht, lustig zu sein. Daraufhin hat Charles Barkley gesagt, ja, übrigens, Daryl Morey ist voll der Idiot und diese ganzen analytischen Quatsch bringt eh nichts und die Houston Rockets haben halt 3 gute Spieler und Analytics sind für den Arsch. Ich find's von beiden peinlich, muss ich sagen. Ich find's wirklich von beiden peinlich. Mein Gott, ihr seid doch keine Kinder mehr. Dass Barkley sagt, Analytics sind für den Arsch, zeugt wieder davon, dass er nicht unbedingt den höchsten Basketball-IQ hat. Ich finde ihn tatsächlich, Inside the NBA auf TNT ist für mich Entertainment, ist wie so eine Comedy-Show. Das ist für einen Basketball-Fan, der irgendwie tief einsteigen will und mal wirklich Hintergrundinfos haben will, ist das nix. Genauso wie, wenn man mal von Champagnen und Campaignen absieht, von wie Jalen und Jacoby. Das sind immer ganz nette Stories, die da ausgepackt werden, aber Barkley, damit hast du dir keinen Gefallen getan. Mit Analytics haben die San Antonio Spurs 15 Jahre lang die Liga regiert. Da kannst du schlecht sagen, das hätte keinen Wert. Von Daryl Morey kann ich es auch nicht verstehen. Lass dich doch gar nicht auf sowas ein. Finde ich, also wie gesagt, das finde ich peinlich. Ja. Ja, er ist mittlerweile fast schon ein bisschen bekannt dafür, hat so eine Reputation aufgebaut, mal hier und da einen komischen Tweet rauszuhauen. Was hat er irgendwie letztens geschrieben? Was war das? Irgendwie so, es ging um irgendeinen Auskauf oder so. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, ja gut, kann ich gar nicht verstehen. Das ist ja so, wie wenn man irgendwie traurig ist, wenn man Gynäkologe ist als Job. Oh Gott. Also das sehr das wir, okay, sehr gut. Du bist ein sehr, sehr guter Manager. Ja. Aber behalt dann bitte die Sachen für dich, die du gerade irgendwie auf, die dich zum Schmunzeln bringen. Klar, brauchen wir auch nicht mehr wirklich groß drüber Worte zu verlieren. Ich glaube, dass da Charles Barkley gezeigt hat, dass er lieber im Fernsehen bleiben sollte und nicht, wie er tatsächlich mal angekündigt hat, irgendwie ins Front Office. Also der hellste Stern am Himmel ist Barkley nie gewesen, glaube ich. Witzig ist er, klar. Aber, ja, aber gerade eben deswegen auch, ne? Weil er eben auch von anderen verarscht wird. KD war nicht so witzig beim All-Star Game, hat nämlich irgendwie davon gesprochen, ja, dass er jetzt keinen Bock mehr auf Political Correctness hätte und auch nicht unbedingt mehr Bock auf diese ganzen doofen Fragen von den ganzen Reportern und dass er sie mal am allerwertesten könnte. Ist in gewisser Weise verständlich, weil du ja wirklich das ganze Jahr total belagert wirst von irgendwelchen Leuten, die dir jeden Scheiß antragen, den du versuchst auszudrängen und nicht unbedingt in deinen Kopf zu bekommen, liest schon keine Twitter-Replies mehr und sowas und dann kommen die Leute und fragen jede Woche, ja, wann wird denn jetzt Scott Brooks gefeuert? Genau, einmal das. Ich glaube, KD ist einfach, wie man so schön sagt, mit der Gesamtsituation unzufrieden. Er war, die Saison hat gerade begonnen, da war er erstmal verletzt, dann ist er nicht richtig in Tritt gekommen, dann war es wieder mit dem Zeh, dann war er wieder verletzt. Die Oklahoma City Thunder als Favorit noch ausgerufen vor der Saison stehen aktuell nicht auf einem Playoff-Platz. Dann wird erzählt, dass Scott Brooks doch am besten gefeuert werden sollte, weil er einer der schlechtesten Trainer der Liga ist. Dann gibt's wahrscheinlich jetzt solche Querelen wie mit Reggie Jackson, der unbedingt das Team verlassen will. Dann ist Steven Adams für 3 Wochen ausgefallen. Ich glaube, irgendwann tatsächlich, wenn dir sofort nach so einer Situation, wo du wieder so eine Nachricht gekriegt hast, jemand ein Mikrofon ins Gesicht hältst, dann bist du auch einfach mal stinkig. Ja, es war schon so ein bisschen zickig. 2 Wochen vorher hat es Russell Westbrook da meiner Meinung nach noch ein bisschen blöder hingekriegt zu antworten. Aber gut, normalerweise, glaube ich, ist KD jetzt nicht jemand, der so unangenehm auffällt irgendwie mit irgendwelchen Antics. Also normalerweise ist er ein recht besonderer Typ. Ja, Mellow? Mellow? Endlich. Endlich hat er sich dazu entschieden, er wollte das All-Star-Game nochmal mitmachen, kann ich in irgendeiner Art und Weise auch verstehen. Hometown. Ja, Hometown, das ist genau sein Ding, sag ich mal, soll er machen. Jetzt lässt er sich das Knie operieren, es wird gemunkelt, was da genau gemacht wird. Wahrscheinlich wird irgendwie Narbengewebe rausgenommen, das wird keine Riesengeschichte sein. 6 bis 8 Wochen wird er raus sein, dann nochmal 6 Wochen Recovery. Insofern, wenn der Sommer losgeht, ist er wieder fit und deswegen ist es meiner Meinung nach genau richtig. Die Saison ist eh gelaufen für die Knicks. Jetzt geht es darum, so schlecht wie möglich zu sein, beziehungsweise einen der Top 4 Picks zu kriegen. Wenn Melo spielt, ist das Team besser. Das muss also nicht unbedingt sein. Warum also weiter auf seine Knie vertrauen müssen oder bangen müssen? Lass die lieber einmal ausheilen und dann nächstes Jahr Vollgas. Ja, ich denke, das macht für ihn persönlich wie auch für das Team und die diesjährige Saison und die nächstjährige Saison. Ja, dann wir haben ihm gerade erst $120 Millionen gegeben, da willst du nicht schon wieder mit Knien gamblen müssen. Das stimmt. Die letzte Sache, die wir heute noch gerne mit euch machen werden, ist ein paar Wetten durchzugehen. Die unter euch, die schon seit Beginn unseres Projekts dabei sind, haben vielleicht noch die Season-Previews von uns im Kopf. Da haben wir zum Ende des jeweiligen Teams immer dem anderen eine Wette schmackhaft gemacht. Auf die Saison guckend haben wir dann eine Wette vorgeschlagen, die, sollte sie denn sich bewahrheiten, mit einem Altbier belohnt wird. Und anstelle von dem Things That Make Us Smile werden wir also in den nächsten Wochen hier und da ein paar dieser Wetten durchgehen. Die sind aber nicht weniger witzig. Genau, die werden uns nämlich auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Fangen wir an mit den Wetten, die ich dir angeboten habe oder aufgedrückt habe von der Central Division. Ich habe gesagt, bei den Pacers, dass Indiana die Playoffs verpasst und Roy Hibbert getradet wird. Letzteres wird nicht passieren, denke ich, können wir sagen. Roy bleibt beim Team, aber Indiana könnte die Playoffs verpassen. Aber du hast es aber ohnehin abgelehnt. Ich habe es abgelehnt, genau. Insofern, ist da der Punkt sozusagen an dich gegangen. Da kannst du dich bald über ein Altbier freuen. Die zweite Wette war Chicago. Da habe ich gesagt, Noah würde mehr Assists averagen als dein Mello. Die hast du angenommen und derzeit sieht es gar nicht mal so gut aus. Wir haben gerade noch auf unserer One-on-One-Datenbank auf fromdowntown.de nachgeguckt, wo ihr die Stats immer alle recht frisch abgreifen könnt. Aktuell liegt Noah bei 3,8 Assists pro Spiel und Mello bei 3. wie wir gerade gehört haben, bleibt es bei den drei für Melo in dieser Saison. Jetzt muss ich hoffen, da ich die Wette angenommen habe, dass keine Assists mehr von Seiten Joakim Noah in dieser Saison kommen. Ansonsten geht das Altbier an dich. Ja, wo ich mich auf jeden Fall über ein Altbier freuen kann, ist bei der Cleveland-Wette. Die hast du nämlich angenommen. Ich habe da gesagt, dass Kevin Love, Anderson Varejão und Kyrie Irving zusammen insgesamt mindestens 60 Spiele verpassen werden. Und nach 26 Spielen hat sich Anderson Varejão die Achillessehne gerissen, sodass sie jetzt schon bei genau 60 Spielen sind derzeit. Ja, insofern ist Prost. Das Verletzungspech den Cleveland Cavaliers treu geblieben. Die vierte Wette für Detroit war witzigerweise auf Josh Smith bezogen und ich habe gesagt, Josh Smith versteht zwar weiterhin nichts von Shot Selection, bringt aber insgesamt addierte 15 Rebounds, Assists, Steals und Blocks. Das liest sich dann so wie 8 Rebounds, 4 Assists, 1,5 Steals und 1,5 Blocks. Ist das Team unabhängig? Ja, klar. Ich rede doch nur von Josh Smith. Auch wenn es eine Detroit-Wette war. Ja gut, ich habe es angenommen, da müssen wir dann am Ende der Saison mal gucken. Ja, was meinst du denn, wie er jetzt gerade dasteht? Ich habe es mir mal angeguckt. Ich habe gar keine Vorstellung gerade. Also er ist noch nicht da, er ist bei genau 13 momentan, liefert 6,7 Rebounds, fast 4 Assists, 1,2 Steals und 1,4 Blocks. Jay Smooth, mach das, was du am meisten liebst, schmeiß wieder Dreier. Nicht passen, nicht rebounden. Und das Letzte, und damit sind wir dann auch quasi am Ende, ist eine tragische Wette, die ich dir angeboten habe, die du angenommen hast. Hört sich jetzt katastrophal an. Ich habe gesagt, vor der Saison, man merke und höre und staune, Larry Sanders kommt trotz oder wegen Medical Marihuana wieder klar. Das war leider falsch. Ersteres war wahrscheinlich richtig. Und markiert mindestens 12 Punkte, 10 Rebounds und 2 Blocks. Das wird nie wieder der Fall sein. Lecker Altbier. Ja. Gut, damit sind wir durch. Bevor wir uns verabschieden bis zum Sonntag, haben wir noch jemanden zu gratulieren. Ja, genau. Das From Downtown Gewinnspiel für den All-Star-MVP, wo viele von euch fleißig dran teilgenommen haben, aber keiner recht hatte. Niemand hat tatsächlich auf Russell Westbrook getippt. Ich glaube, ich habe es mir jetzt am Ende nicht nochmal genau angeguckt, wer denn so die Frontrunner waren. Ich glaube, KD, LeBron, Harden, Melo wurde, glaube ich, ein, zwei Mal genannt, aber Russell Westbrook hatte wirklich keiner auf der Liste. Deswegen haben wir uns entschieden, unter allen, die mitgemacht haben, einen Preis zu verlosen. Und wir brauchen die Adresse und die Daten von André Nückel. Ganz genau, der bei Instagram mitgemacht hat. Also André, schick uns am besten über die Seite, über unser Kontaktformular, eine E-Mail oder bei Facebook eine Nachricht mit deinen Adressdaten und dann geht bald ein Paket an dich raus. Genau. So, haben wir sonst noch was? Nee, wir werden jetzt weiter fleißig die Twitter-Feeds aktualisieren, gucken, was heute Nacht passiert. Und am Sonntag hören wir uns dann wieder, wenn wir alle Gewissheit haben, wer getradet worden ist, wer rausgekauft worden ist, wo sich jetzt kleine Kinder neue Trikots kaufen müssen von irgendwelchen Spielern. Das schauen wir dann mal. Ja, und ansonsten Sonntag, ne? Das war's. Sehr gut. From Downtown. Reingehauen.